Ersterdies sind die Namen der Stämme im Norden, wobei das Gebiet von den an der Grenze beginnt und sich von Osten nach Westen erstreckt. Zweiter südlich von den liegt das Gebiet für den Stamm Asser, das ebenfalls von der östlichen bis zur westlichen Grenze reicht. Dritter an das Gebiet von Asser schließt sich das Land für Naphtali an, das sich von Osten nach Westen ausdehnt. Vierter danach folgt das Gebiet für Manasse, das genau wie die anderen Gebiete von der Ostseite bis zur Westseite verläuft. Fünfter neben Manasse liegt das Land für Ephraim, das sich ebenfalls über die gesamte Breite von Osten nach Westen erstreckt. Sechster südlich von Ephraim befindet sich das Gebiet für Ruben, das von der östlichen bis zur westlichen Grenze reicht. Siebter an Ruben grenzt das Gebiet von Juda, das ebenfalls von der Ostseite bis zur Westseite des Landes verläuft. Achter neben Juda liegt ein besonderer Bereich, den das Volk als heilige Gabe abgeben soll, damit das Heiligtum in seiner Mitte stehen kann. Neunter dieser Bereich, den ihr dem Herrn widmet, soll eine bestimmte Länge und Breite haben, um genug Platz für die heiligen Aufgaben zu bieten. Zehnter ein Teil dieses heiligen Landes gehört den Priestern, wobei das Heiligtum des Herrn genau in der Mitte ihres Gebietes liegen soll. Elfter dieses Land ist für die Priester aus der Familie Zadok bestimmt, weil sie Gott treu gedient haben, während andere Israeliten ungehorsam waren. Zwölfter deshalb erhalten sie diesen besonders heiligen Teil des Landes, der direkt neben dem Gebiet der Leviten liegt. 13. Auch die Leviten bekommen ein eigenes Gebiet neben den Priestern, das die gleiche Länge hat, damit sie ihren Dienst erfüllen können. 14. Sie dürfen nichts von diesem Land verkaufen oder tauschen, weil es dem Herrn gehört und deshalb als heilig gilt. 15. Der restliche Teil des Landes ist für die Stadt bestimmt, damit dort Menschen wohnen können und es Platz für Weideflächen gibt. 16. Die Stadt soll quadratisch sein, wobei jede der vier Seiten die gleiche Länge hat, damit alles ordentlich aufgeteilt ist. 17. Um die Stadt herum soll es einen freien Bereich geben, der in alle vier Himmelsrichtungen gleich groß ist. 18. Das restliche Land neben dem heiligen Bereich soll genutzt werden, um Nahrung für die Arbeiter der Stadt anzubauen. 19. Die Arbeiter, die in der Stadt leben und das Land bebauen, sollen aus allen Stämmen Israels kommen. 20. Der gesamte Bereich, der die Stadt und das heilige Land umfasst, soll eine quadratische Form haben. 21. Das Land, das auf beiden Seiten des heiligen Bereichs übrig bleibt, gehört dem Fürsten, während das Heiligtum in der Mitte bleibt. 22. Alles Land zwischen den Gebieten von Juda und Benjamin, das nicht den Priestern oder der Stadt gehört, soll dem Fürsten zugeteilt werden. 23. Südlich davon liegen die Gebiete der restlichen Stämme, wobei das Land für Benjamin als erstes folgt. 24. Neben Benjamin liegt das Gebiet für Simeon, das sich ebenfalls von der Ostseite bis zur Westseite erstreckt. 25. An Simeon grenzt das Land für Issachar, das von der östlichen bis zur westlichen Grenze des Landes reicht. 26. Danach folgt das Gebiet für Sebulon, das sich genauso wie die anderen Gebiete von Osten nach Westen ausdehnt. 27. Das letzte Gebiet im Süden gehört dem Stamm Gad, das ebenfalls von der Ostseite bis zur Westseite verläuft. 28. Die südliche Grenze von Gads Gebiet verläuft von Tamar bis zum Bach Ägyptens, wo das Land am Großen Meer endet. 29. Dies ist das Land, das ihr durch das Los unter die Stämme Israels verteilen sollt, damit jeder seinen rechtmäßigen Anteil erhält. 30. Die Stadt hat Ausgänge an allen vier Seiten, wobei jede Seite eine bestimmte Länge hat. 31. An der Nordseite gibt es drei Tore, die nach den Stämmen Ruben, Juda und Levi benannt sind. 32. Auch an der Ostseite befinden sich drei Tore, die die Namen der Stämme Joseph, Benjamin und Dan tragen. 33. An der Südseite liegen ebenfalls drei Tore, die nach Simeon, Issachar und Sebulon benannt sind. 34. Schließlich gibt es an der Westseite drei Tore, die die Namen der Stämme Gad, Asser und Naphtali tragen. 35. Der gesamte Umfang der Stadt ist sehr groß, und ab diesem Tag wird ihr Name lauten, der Herr ist hier.